das endlich nicht immer bietet. So, ich mache jetzt hier noch die Fragen, die mir während der Sendung nicht eingefallen sind. Die kommen jetzt, ja. Und zwar, weil du ja Intro-Redakteur bist, ja. Ihr bekommt ja unheimlich viele CDs zugeschickt, schätze ich mal. Ne? Wie viel sind das ungefähr im Monat? Ach, so ein paar hundert Stück, weiß nicht, 400 vielleicht, ja. Mehr. Also man kann sich das wahrscheinlich so vorstellen, ihr bekommt dann so postkistenweise genau. Softumschläge mit CDs drin. Genau, oder halt Streams oder Links oder sowas. Mhm. Und wenn jetzt junge Bands zuhören und da vielleicht auch mal stattfinden wollen im Intro, weil wir durchaus auch kleine Bands besprechen, ist es tatsächlich so, dass ein Stream nicht so geeignet ist, weil der halt dann immer in der Mail so durchrauscht. Und wenn man eine CD schickt, das kann auch gerne selbstgebrannte sein, dann liegt die halt dann immer so eine Weile rum und dann hört man auch mal rein. Das ist wirklich leichter im Arbeitsalltag. Und wenn man wirklich rein will ins Intro, dann lohnt es sich vielleicht ein Päckchen zu machen und schickt nicht nur eine CD, sondern brennt vielleicht noch drei mehr, weil dann kann man es auf mehrere Redakteure verteilen und dann ist die Chance einzutreffen, der es geil findet, natürlich ein bisschen höher. Ja, aber ihr habt ja so einen eigenen Style beim Intro, ne? Ihr steht jetzt auf eine bestimmte Art von Musik, würde ich mal sagen, ne? Auf neue Sachen, also jetzt nicht irgendwie, wenn ich jetzt eine Garage-Rock-Band habe, dann habe ich wahrscheinlich wenig Chancen. Nö, bei euch. Das stimmt nicht, da ist ja viel drin, also gerade Gitarrenrock ist ja sehr viel. Wie viel Zeit lässt du dir am Tag so CDs anzuhören? Das kommt immer auf den Tag an, aber im Prinzip, ich versuche schon alles, was mir geschickt wird, dann auch zeitnah mir anzuhören und ganz ehrlich, ich werde auch bemustert von irgendwelchen Lounge-Musik-Labels, wie die an meinen Namen gekommen sind oder warum sie glauben, dass ich das besprechen würde, ist wieder eine andere Frage, aber da weiß man dann relativ schnell, okay, das ist jetzt irgendwie so Funktionsmusik für eine Bar, also da haben wir jetzt vielleicht nicht so einen Zugang, aber wenn man jetzt irgendwie Deutsch-Punk oder sowas macht, dann macht das mehr Sinn oder Indie-Rock oder sonst was und dann wird das auch angehört. Dann klar, höre ich mir das dann auch an. Vielleicht nicht alles zur Gänze, aber wenn es mir gefällt, natürlich schon. Wie viel Zeit lässt du das für eine CD? Also bei mir ist es so, wenn ich eine CD kriege, dann entscheide ich schon, wenn ich das Cover sehe, ob mir das jetzt gefallen könnte oder nicht. Ja. Und dann lege ich sie ein und dann höre ich mir ein Lied an und dann denke ich mir, wow, nee, geht gar nicht. Und dann spule ich mal kurz vor und dann höre ich mir noch ein paar Lieder an und so kurz und dann weiß ich schon Bescheid, nee. Geht gar nicht. Ja, also was ich zum Beispiel, wenn ich Links bekomme, was ich nicht mache, ist mir Videos anzugucken, sondern ich klick die und lasse das einfach laufen, weil das nur ablenkt. Also es interessiert mich nicht, ob jetzt eine Band das Budget hat, ein tolles Video zu machen oder nicht. Es interessiert mich am Ende des Tages nicht, weil es ja immer noch ein Printmagazin ist in erster Linie. Ja. Und ich höre mir das dann halt an und ja, klar. Natürlich ist das Cover manchmal schon abstoßend, aber selbst dann, also in der Zeit, in der ich mir das Cover genau anschaue, kann ich mir auch den Song anhören. Macht euch wirklich dann irgendwie die Arbeit nicht irgendwie gleich Papierkorb? Nö. Also wenn eine CD geschickt wird, na klar hört man sich das an. Also es war schon zu meinen Fanzine-Zeiten so, dass man irgendwie ziemlich viel einfach ungehört in den Papierkorb gelandet ist. Und jetzt mach du dir mal Gedanken über deine Berufsauffassung damals. Ja. Ja, stimmt. Ihr macht das ja beruflich, ne? Ja. Da geht man ja ganz anders an die Sache ran. Ja. Das ist es. Ja. Ich bedanke mich bei dir und viel Spaß bei, bei euren abendlichen Aktivitäten, die ihr auch noch so vorhabt. Tschüss, macht's gut.